erschüttert mein geängstigt Herz. Die Zweifel kommt hier, ist mein Hoffen. Wie wanket mein geängstigt Herz, die Zweifel kommt hier, ist mein Hoffen. Wie wanket mein geängstigt Herz, wie wanket mein geängstigt Herz. Mein geängstigt Herz.